zu früh im Kopf herum, doch finden du eh nix. Heiliger Antonius, nur so ein Mann. Ich weiß, du hast das schwer mit mir, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich komm von der Arbeit am Freitag um 3:30. Endlich Feierabend, ich frei mich narrisch. Doch im Treppenhaus ist der Spaß vorbei. Ich hab den Wohnungsschlüssel nicht dabei. Und drum sag ich, heiliger Antonius, geh lass mir nicht im Stich. Mir geht zu früh im Kopf herum, doch finden du eh nix. Heiliger Antonius, nur noch ein solcher Mann. Ich weiß, du hast das schwer mit mir. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Alles ab, fahr beim Tom vorbei. Der ist nicht grad froh, aber hilft mir suchen. Es ist mir verhext und schon ziemlich spät. Den verflixten Schlüssel find ich nicht. Ja, und drum sag ich, heiliger Antonius, geh lass mir in den Stich. Mir geht zu früh im Kopf herum, doch finden du eh nix. Heiliger Antonius, nur ein solcher Mann. Ich weiß, du hast das schwer mit mir, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Das hilft alles nix, ich fahr zum Schlüsseldienst. Da ist gerade Hochbetrieb und das heißt warten. Wieder an der Tür ist die Überraschung groß, denn der Schlüssel steht bereits im Schloss. Mein Lieber, das sag ich dir fein. Heiliger Antonius, das war ein Meisterstück. Du hast es alles vorher gewusst und lass mich so im Stich. Heiliger Antonius, jetzt sind wir vorerst mit. Beim nächsten Mal, wenn ich dich brauch, dann spielst du bitte schön wieder mit. Ja, dann spielst du bitte schön wieder mit. Gut gelaunt durch den Morgen mit Radio Heimatmelodie.